Die Persönlichkeiten vieler Länder schätzten die unvergänglichen Verdienste von Genossin Kim Jong-il hoch. In ihren Glückwunsch-Telegrammen und Briefen zu bedeutsamen Anlässen hoben der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Benins, der Vorsitzende der Russischen Nationalen Front zur Rettung des Landes und weitere ausländische Persönlichkeiten hervor, dass Kim Jong-il die Partei der Arbeit Koreas zu einer ideologisch reinen einheitlichen Organisation, die der Idee und Führung des Führers Treue halte, zu einer unbesiegbaren Partei mit fester Massenbasis und zur wahren mütterlichen Partei, die sich voller Verantwortung um das Schicksal des Volkes kümmere, aufgebaut habe. Die ausländischen Persönlichkeiten wie der Vorsitzende des Bangladeschischen Instituts für den Geist des Schaffens aus eigener Kraft, Vorsitzende der Bangladeschischen Volksunion und der Leiter der schwedischen Sozialideologie-Studiengruppe unterstrichen, dass die Verdienste von Genossen Kim Jong-il, der mit genialer ideologisch-theoretischer Weisheit und außergewöhnlicher Führungsfähigkeit die Partei der Arbeit Koreas zur unbesiegbaren avantgardistischen Organisation verstärkt und entwickelt habe, ewig unvergessen bleiben werden. Und dass unter der hervorragenden Führung von Genossen Kim Jong-un die in Baekdu begonnene koreanische revolutionäre Sache, Songun-Sache, bestimmt triumphieren werde.